Bin ich nicht sehr blass?« dachte er. »Bin ich nicht zu erregt? Sie ist misstrauisch. Soll ich nicht lieber noch ein wenig warten, bis das Herz sich beruhigt?« Das Herz aber beruhigte sich nicht. Im Gegenteil, es klopfte wie absichtlich immer stärker, stärker. Er hielt es nicht aus. Langsam streckte er die Hand aus nach der Klingel und schellte. Nach einer halben Minute schellte er noch einmal, jetzt etwas lauter. Keine Antwort. Wieder und wieder zu klingeln hatte keinen Sinn und schickte sich außerdem nicht für ihn. Die Alte ist selbstverständlich zu Hause, aber sie ist misstrauisch und allein. Er kannte teilweise ihre Gewohnheiten und er legte noch einmal sein Ohr fest an die Tür. Waren nun seine Sinne so geschärft, was jedoch kaum anzunehmen ist, oder war es tatsächlich deutlich zu hören, jedenfalls glaubte er, das vorsichtige Tasten einer Hand an der Türklinke und das Rascheln eines Kleides hinter der Tür zu vernehmen. Jemand stand offenbar innen, die Hand am Schlosse selbst, und lauschte ebenso wie er hier von außen, mit verhaltenem Atem und, wie es schien, ebenso mit dem Ohr an der Tür. Er machte absichtlich eine Bewegung und murmelte laut etwas vor sich hin, um zu zeigen, dass er sich nicht verstecke. Dann schellte er zum dritten Male, aber leise, mit Anstand und ohne Ungeduld. Wenn er später daran zurückdachte und sich deutlich und klar all dessen erinnerte, dieser Augenblick hatte sich ihm auf ewig eingeprägt, konnte er nicht begreifen, woher er so viel Schlauheit aufgebracht hatte, besonders da doch sein Verstand sich zeitweise verdunkelte und er seinen Körper fast gar nicht fühlte. Einen Augenblick später hörte man, dass der Sicherheitshaken von innen abgenommen wurde. Die Tür wurde wie auch damals nur einen winzigen Spalt geöffnet und wieder hefteten sich auf ihn zwei scharfe und misstrauische Augen aus der Dunkelheit. Da verlor Raskolnikow den Kopf und machte beinahe einen großen Fehler. In der Befürchtung, dass die Alte erschrecken könnte, weil sie allein war, und da er nicht glauben konnte, dass sein Anblick sie beruhigen würde, griff er nach der Türklinke und zog die Tür zu sich, damit die Alte nicht auf den Gedanken komme, sich wieder einzuschließen.